Abschnitt 38 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Die Sorgen Gottes. Unter der Brücke von Montereau rankte sich die Kletterrose hin, am Bogen entlang, von einem Ufer zum anderen. Also unter jener Brücke, um die sich die Franzosen und Burgunder stritten und auf der das Blut floss, als sei es mit Eimern hingegossen. Wie im April des Jahres 1470 die Franzosen über die Brücke ritten, um den Burgundern die Stadt Corte wegzunehmen. Da war das Gewächs der Kletterrose noch dünn und grün und hatte keine Blätter. Im Juni dann trieben die Burgunder die geschlagenen Franzosen wieder über die Brücke zurück, und da hatte die Kletterrose 100 blassrote Blüten, um die die Bienen und Hummeln beschäftigt waren. Im August aber war es, dass oben auf der Brücke der Herzog Johann von Burgund ermordet wurde. Die Franzosen ermordeten ihn bei der Besprechung des Vertrages und rissen ihm 16 Wunden durch den Leib und durch sein Herz. Und um diese Zeit hatte die Kletterrose ihre Früchte in aller Stille ausgereift. Runde, glänzende Früchte, voll von Samen und voll von Zukunft. Und just in dieser Stunde, da der Panzermann dort oben in seinem Blute schwamm, geschah es, dass Gott der Herr durch diese Gegend kam, um in seiner Schöpfung nach dem Rechten zu sehen. Er stieg unter die Brücke, besah die Kletterrose und fühlte ihre Früchte mit seinen Geisterfingern ab. Und sagte sich, diese Pflanze wurde gut, sie trug in Frieden ihre Frucht. Nur hier links scheinen mir einige Früchte nicht ganz geraten zu sein, wohl weil sie nicht genug Sonne hatten. Aber, so fügte der Herr seufzend hinzu, es gibt halt nichts Vollkommenes in dieser Welt. Ende von Abschnitt 38.